Grundsätzlich haben wir primär Großsteingräber, Großsteinanlagen thematisiert, allerdings auch sogenannte nicht-megalithische Langhügel und Grabenwerke. Nicht-megalithische Langhügel, das sind die ersten Monumente sozusagen in Deutschland, die so um 3800 vor Christus errichtet werden. Und die Umsetzung solcher Monumente in Megalithen, also in mit Stein gebaut, fand so um 3600 vor Christus statt. Erdwerke, Grabenwerke, das ist eine spezielle Form von, sagen wir, rituellen Plätzen, die im Pariser Becken so um 4500 vor Christus, also in diesen Zusammenhängen entstanden sind und sich dann als eine Idee nach Osten verbreitet haben und im norddeutsch-südskandinavischen Bereich dann auch ab 3800 vor Christus. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wer waren die Erbauer dieser Megalithanlagen? Die Erbauer hier waren eigentlich Fischer und Bauern, die schon im norddeutschen Bereich zumindest eine gewisse Sesshaftigkeit erreicht hatten, die es in anderen Gebieten von Deutschland noch nicht gab. Und die dann Schritt für Schritt eigentlich übergegangen sind, Gartenwirtschaft zu betreiben, die dann aber mit Einführung des Hakenfluges und auch von Rad und Wagen einfach die Landschaft vollkommen verändert haben, die tatsächlich regelrecht zur Landwirtschaft übergegangen sind. Mhm. Diese Gruppen selbst sind eigentlich eine Mischung aus der einheimischen Wildbeuterbevölkerung, um es mal so zu sagen, und von bäuerlichen Gruppen, die ja im übrigen Mitteleuropa um 5500 vor Christus schon existierten und die sich dann auch in noch nicht agrarisch dominierten Gebieten Mitteleuropas breit gemacht haben. Diese Anlagen, schon der Titel Ihrer Konferenz lässt es ja auch vermuten. Und wenn man sie mal gesehen hat, ist es sofort logisch. Diese Anlagen haben eine Beziehung zur umgebenden Landschaft. Sie ragen daraus hervor. Sie haben offensichtlich repräsentative Funktionen. Was kann man denn dazu sagen? Wozu könnten sie gedient haben? An und für sich gibt es da große Unterschiede. Also wir haben unterschiedliche Typen von Megalithgräbern, also relativ kleine Dolmen. Und die sind immer noch eigentlich assoziiert ganz normal mit Einzelhöfen. Sind das dann sozusagen Familiengräber? Das sind im Prinzip Familiengräber. Das ändert sich dann allerdings so 3400, 3300 vor Christus. Da setzt jetzt im norddeutschen Raum die Dorfwerdung ein. Also wir haben Dörfer mit 30, 40 Häusern, mit Zäunen eingezäunt, mit Brunnenanlagen, also mit Gemeinschaftsaktivitäten. Und dann finden wir Ganggräber, also größere Grabbauten, wo der Gang den Übergang vom Leben zum Tod markiert sehr stark. Ja. Und die finden sich in herausragender landschaftlicher Position oft, also sichtbar, während die kleineren Dolmen durchaus auch unsichtbar einfach nur am Hang sich befinden und nicht notwendigerweise auf einer Kuppe. Es gibt manchmal allerdings auch Fälle, zum Beispiel in der Altmark, dass wir eigentlich über die botanischen Analysen, durch die Pollenanalysen nachweisen können, dass im Gegensatz zum Beispiel zu Megalithgräbern hier bei Kiel, bei Flintbeck, wo bis an die Gräber ran geackert wurde, dort in der Altmark, also zwischen Hannover und Berlin, sich solche Gräber eigentlich in Friedenswäldern befunden haben, wo keine ökonomischen Aktivitäten stattfanden. Ja, das heißt also, dass man in dem Fall, und das erinnert mich jetzt eben an ein anderes verwandtes Erscheinungsbild, so ähnlich wie bei Steinkreisen offensichtlich so eine Art rituelle Bezirke angelegt hat. Genau, ich würde denken, es gibt rituelle Bezirke in bestimmten Gegenden. Das ist natürlich so mosaikartig. Es gibt diese rituellen Bezirke. Es gibt solche rituellen Bezirke auch im Sachsenwald hier bei Hamburg. Aber es gibt auch zum Beispiel im Hessischen die Galeriegräber hier bei Zischen oder bei Warburg, wo wir zahlreiche solcher Galeriegräber zusammenfinden. Es sind ausgewiesene Bezirke. Im Gegensatz zu anderen Bereichen, wo praktisch die Ahnen für die Lebenden und für die Landschaft nutzbar gemacht werden, indem offensichtlich einzelne Territorien markiert werden. Ja, und das führt uns, denke ich, auch auf einen anderen Aspekt, der ganz wichtig ist und der ja auch auf der Konferenz, wie ich am Programm gelesen habe, eine große Rolle gespielt hat, dass Sie jetzt auch anfangen, Rückschlüsse auf das Sozialsystem der Jungsteinzeit zu ziehen. Also mit anderen Worten, auf die Strukturierung der Gesellschaft, die ja ganz offensichtlich, wenn solche monumentalen Bauwerke aufgeführt wurden, zusammenarbeiten musste und auch irgendwelche Führungsstrukturen hatte. Grundsätzlich ist vielleicht erstmal anzumerken, dass wir aus völkerkundlichen Beobachtungen mit nichtschriftlichen Gesellschaften wissen, dass spezialisierte Jäger und Sammler, also solche sesshaften Wildbeuter, wie sie für Norddeutschland teilweise typisch sind, durchaus eine Sozialstruktur aufweisen können, die in Anführungszeichen ungleichere Reichtumsverteilungen aufweist als dann einfache Bodenbauern. Aha. Und wir haben eigentlich in der Zeit zwischen 4100 und wohl 3600 vor Christus es primär mit einfachem Bodenbau zu Beginn der Jungsteinzeit hier im norddeutschen Raum zu tun oder im südskandinavischen Raum. Und dann um 3600, 3500, 3400 vor Christus haben wir dann Landwirtschaft, Agrarwirtschaft mit wahrscheinlich schon Kennzeichnungen und Aufteilungen des Geländes. Wir haben sehr komplexe Bestattungsriten und dieses komplexe Bestattungsritual ist oft ein Hinweis auf eine einsetzende soziale Differenzierung und die macht sich sicherlich auch bemerkbar, weil der Anteil an Beigaben, Beile, aber auch Äxte, die man auch zum Töten natürlich von Tieren, aber auch von Menschen benutzen kann, die nehmen im Prinzip gegen Ende dieser Zeit zu und führen dann hin zu einer Gesellschaft, in der, naja, das Kriegerideal auch hochgehalten wird, dann ab 3000 vor Christus. Und das sind alles Hinweise auf soziale Differenzierungen, die wir möglicherweise erfahren. Vielleicht nochmal zum Abschluss die Frage, was würden Sie denn sagen, was hat sich als wichtiger Trend bei der Konferenz herausgestellt? Ich denke, als wichtiger Trend hat sich herausgestellt, dass sich die Muster dieser gesellschaftlichen Entwicklungen in den unterschiedlichen Regionen offensichtlich sehr unabhängig voneinander, auch zu unterschiedlichen Zeiten immer wieder wiederholen. Mhm. Also im Prinzip der Ausdruck von einer gewissen Weltanschauung mit einer gewissen Form von Landmarken, von Monumentalität, von den Ahnen, die für die Lebenden in Anführungszeichen benutzt werden, um einen sozialen Ausdruck zu finden. Es scheint dann aber so eine gewisse Wettbewerbssituation eingetreten zu sein zwischen benachbarten Gemeinschaften zum Beispiel. Wer baut jetzt wie viele Monumente? Und dadurch scheinen diese Gemeinschaften nach mehreren Jahrhunderten durchaus in eine gewisse Krise gekommen zu sein, weil einfach das Investment sozusagen für diese rituellen Aktivitäten doch vielleicht überfordert hat.